Diskussion. Je später, desto besser. Man sollte auf keinen Fall unter 30 heiraten. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Zusammenleben vor dem Heiraten. Gesichtspunkte der Frau. Gesichtspunkte des Mannes. Familienplanung. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür circa 5 Minuten Zeit. Muster. Alles in allem glaube ich, dass die Aussage richtig ist. Beginnen wir mit dem, was auf der Hand liegt. Verliebte sollten erstmal zusammenleben und schauen, ob es überhaupt funktioniert. Für die Ehe gibt es kein ideales Alter. Aber man hat jede Menge Zeit, den idealen Partner, ideale Partnerin zu finden. Voreilige Entscheidungen führen zu nichts Gutem. Das sollten junge Paare am Beispiel ihrer Eltern wirklich gelernt haben. Ich sage also, bloß nicht Hals über Kopf in die Ehe stürzen. Man könnte später bereuen, wenn man etwas Unüberlegtes gemacht hat. Man darf andererseits nicht vergessen, dass eine Frau mit 35 schon zu alt ist, um Kinder zu bekommen. Für viele Frauen ist die Familie immer noch wichtiger als der Beruf. Ich vermute, die Ehe ist nur für Frauen wichtig. Sie denken vielleicht, mit 35 sehen sie ziemlich merkwürdig in einem Hochzeitskleid aus. Die meisten Ehemänner wissen nicht einmal, wann ihr Hochzeitstag ist. Sie vergessen, ein Geschenk mitzubringen und schon ist der Feiertag im Eimer. Verheiratet zu sein bedeutet Sicherheit für die Frau und Anerkennung für den Mann. Finden Sie nicht auch? Bevor Männer heiraten, müssen sie sich einen Namen machen und die finanzielle Grundlage für die Familiengründung schaffen. Daran habe ich keinen Zweifel. Und zur Ehe braucht man eine gewisse Reife. Wenn Menschen unfähig sind, Verantwortung zu tragen und für andere zu sorgen, dürften sie noch nicht heiraten. Heiraten ist Männersache. Unter 30 ist man eher ein Junge als ein Mann. Ich glaube, für einen Mann muss die Karriere Vorrang haben. Studium geht vor Ehe. Wie modern unsere Gesellschaft auch sein mag, man sollte besser heiraten, wenn das Baby schon unterwegs ist. Uneheliche Kinder klingt nach wie vor etwas negativ. Von wegen negativ. Der Begriff uneheliches Kind hat heutzutage keinen Sinn mehr. Kann sein, dass junge Eltern coole Eltern sind. Dadurch wird die Kindererziehung aber nicht leichter. Wir leben nicht im Mittelalter. Ehe ist nicht mehr die klassische Form der Partnerschaft. Man sollte gar nicht heiraten. Der Trauschein macht das Leben weder besser noch schöner. Ehe bedeutet nur ein Stück Papier und ist total altmodisch. Und wenn es zur Scheidung kommt, was man nicht im Voraus wissen kann, ist die Trennung noch schwieriger.